Ich will wieder mehr hören. Was? Wollt ihr mehr hören? Wollt ihr noch mehr hören? Sau stark. Wir spielen gerne. Wir machen extra was ganz Neues. Das ist immer eine fast Premiere wert. Es ist ein Stück von der noch nicht erschienen, aber hoffentlich bald kommenden neuen Platte. Anschlag in der Nacht.